Ja, das war wohl so, wie wenn einer im Tiefschlaf ist und da werden die Fensterläden aufgerissen und helles, gleißendes Licht scheint herein. So war es an Ostern. Das Erdbeben, die Engel mit gleißendem Licht, die den Stein wegwälzten von dem Grab, die den Frauen erschienen, die die Osterbotschaft hatten, er ist nicht hier, er ist auferstanden. So dass man ja die Augen zu Boden schlug und sie nicht ansehen konnte. Sie waren alle geschockt. Die Jünger, die es nicht glauben konnten, als wenn sie ja nichts mitbekommen hatten von dem, was Jesus ihnen immer wieder gesagt hatte. Es war wie ein Schock. Ostern. Menschen hoffnungslos, ängstlich, verzweifelt. Und Gott, der Allmächtige, greift ein. Und ja, man möchte sagen, er schlägt dazwischen. Und die Menschen sind ja, fassungslos. Die konnten das nicht glauben, konnten es nicht verstehen. Sie waren völlig überwältigt davon. Ich weiß nicht, wie es uns geht, wenn wir an Ostern, ja, dieses Fest feiern, wenn wir sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, sind wir auch so überwältigt davon? Das ist meine Frage. Ja, und so sagt es Paulus denen, die es nicht glauben wollen. Ja, das hat es damals schon gegeben. Vielleicht, wir wissen nicht genau, vielleicht 2, allerhöchstens 3 Jahrzehnte, nachdem Jesus auferstanden ist und lebt, gab es damals Menschen, die sagten, nein, es gibt keine Auferstehung. Sie sind sich nicht klar gewesen, was das bedeutet. Sie waren ja beeinflusst von dem, was in ihrer Umwelt, in der griechischen Umwelt so eigentlich klar war. Was ist schon der Körper? Der ist doch nicht wichtig. Es kommt doch auf die Seele des Menschen an. Und darum sagten sie, es gibt keine Auferstehung. Menschen werden nicht auferstehen. Es ist schon passiert. Es ist irgendwie seelisch, geistig, irgendwie schon geschehen. Und für sie hat Paulus eine Botschaft. Das lese ich aus 1. Korinther 15. Da lesen wir ab Vers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er auf den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Denn dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ich weiß nicht, ob uns das klar ist, was daran hängt, dass Jesus Christus auferweckt wird. Als allererstes, Gott hat ihn als seinen Sohn bewiesen. Und das ist unglaublich wichtig. Denn als Jesus am Kreuz hing, da haben sie im Grunde alle gedacht, jetzt ist es vorbei. Alles, was er getan hat, ist für nichts. Es hat nichts bewirkt. Er ist gescheitert. Er hat nichts bewirkt in seinem Leben und seinem Sterben. Es hat sich bewiesen, dass es alles nur, ja, ein guter Mensch war, der viele, viele gute Taten getan hat. Aber er ist gestorben und sein Weg ist zu Ende gegangen. So das menschliche Denken. Gott hat ihn durch die Auferweckung bewiesen als seinen Sohn. Er hat sich 100% auf seine Seite gestellt und hat allen Menschen aller Zeiten gezeigt, Jesus Christus ist der Erlöser der Welt. Er ist Gottes Sohn. Und dieser Beweis ist unglaublich wichtig, denn wir vertrauen nicht auf irgendwelche Mythen oder schöne Geschichten, die ja den Menschen ermutigen, ihm Freude machen, ihn in Notlagen vielleicht etwas aufbauen. Darauf vertrauen wir nicht. Wir vertrauen auf Fakten. Eben, dass er, Jesus Christus, der Sohn Gottes ist und dass Gott ihn als seinen Sohn bewiesen hat. Aber mehr noch, Paulus sagt in diesem Abschnitt noch etwas. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube nichts. Das heißt, wir würden an irgendwelche schönen Geschichten glauben. Es hat überhaupt keinen Grund. Jesu Auferstehung ist der Beweis dafür, dass alles das, was er getan hat, und ganz besonders, was wir vor 2 Tagen gefeiert haben, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er mit seinem eigenen Blut für unsere Sünden bezahlt hat. Alle Sünden aller Menschen, aller Zeiten, als ein Versöhnungsopfer Gottes. So hat Gott es im Alten Testament vorher geschattet wie einen Schatten. Und so hat er es in Jesus Christus Wirklichkeit werden lassen. Er hat durch seinen Tod das Opfer gebracht. Er wurde das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Und Gott hat das bewiesen, dass dieses Opfer gültig ist durch seine Auferstehung am Kreuz. Das heißt, wir können auf diese Tatsache vertrauen, wann immer wir über unsere eigene Sünde erschüttert, enttäuscht, vielleicht von uns selbst, in Not sind, wenn unser Gewissen uns plagt. Wir dürfen es wissen, Jesus Christus hat dafür mit seinem eigenen Blut bezahlt am Kreuz. Und Gott hat gesagt, dieses Opfer ist gültig. Was für uns bedeutet, wir können darauf vertrauen, wenn Zweifel aufkommen, wenn wir nicht wissen, ist es denn möglich, dass meine Sünde überhaupt vergeben werden kann? Gibt es dafür eine Reinigung? Wir können darauf vertrauen, Jesus ist nicht nur gestorben am Kreuz, sondern er ist auferweckt worden und hat als Sohn Gottes dieses Opfer gebracht, das Gott, der Vater, von ihm erwartet hat. Aber noch eins, und das ist vielleicht das Wichtigste. Es geht um unsere Zukunft. Ist mit dem Tod alles aus? Paulus sagt es ein paar Verse weiter. Also wenn wir nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist und damit auch nicht an unsere Auferstehung glauben, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Die Lebenseinstellung der meisten Menschen auf dieser Erde, die das nicht wissen, dass es eine Auferstehung gibt und dass diese Auferstehung jeden, der an Jesus glaubt, mit ihm wieder lebendig machen wird, zu seiner Zeit, wenn er wiederkommt, dann wird er uns auferwecken zu einem ewigen Leben. Es gibt dieses ewige Leben, sagt Paulus. Es gibt es nur, weil Jesus auferstanden ist. Stellen wir uns das vor, er wäre nicht auferstanden. Es gäbe kein ewiges Leben. Es wäre mit dem Tod alles aus. Wie sähe dann unser Leben aus? Ich bin überzeugt, oder ich denke bei mir selbst, es wäre 100% anders. Das wäre absolut nicht das Gleiche. Ich hätte keine wirkliche Hoffnung. Alles, was in diesem Leben daneben geht, alles, was mir das Leben schwer macht, alles, was Not bereitet, ist einmalig und ja, bleibt. Heute hören wir oft davon, dass wenn Menschen Nöte durchmachen, es sie traumatisiert und sie diese Not ein Leben lang nicht loswerden können. Was wäre das? Was würde das bedeuten, wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe? Und Paulus sagt, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, nein, besser gesagt wäre, dann gäbe es keine Auferstehung der Toten. Denn wäre das alles für immer ohne jede Hoffnung. Und Hoffnung heißt, eines Tages wird alles das, was auf dieser Erde uns Not bereitet, was uns zu schaffen macht. Und es ist ja so, das Leben auf dieser Erde ist ein vergängliches und ein mit Not erfülltes Leben in vieler Weise, dann wäre das ja endgültig. Das wäre alles, was wir haben. Wir hätten keine Aussichten auf eine Welt, ja, und das müssen wir sagen, wie Gott sie eigentlich am Anfang geschaffen hat und für uns Menschen vorgesehen hat. Denn da gibt es genau diese wunderbare Verbindung zwischen der Schöpfung Gottes, die sehr gut war, und der Neuschöpfung am Ende, die sehr gut sein wird, ohne jeden Makel, ohne jede Not. Das ist in der Auferstehung der Toten dann für jeden, der ewiges Leben hat. Und hier ist diese Verknüpfung. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Jetzt, hier. Ein Leben, das in ihm, ja, wunderbar vorbereitet ist für den Tag, wenn es offenbar werden wird. Es ist das gleiche Leben. Er weiß es schon innerlich. Diese Hoffnung ist meine Hoffnung, denn er, der auferstanden ist, der lebt in mir. Und das ist das, was Paulus sagt, wunderbar, vollkommen. Es ist eine Hoffnung, die fest ist, weil wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Das ist der Beweis. Das ist die Sicherheit, die ich habe. Ich werde eines Tages auferstehen. Im Übrigen sagt er, es werden alle auferstehen. Das bedeutet für Menschen, die Jesus nicht haben, die dieses ewige Leben nicht haben, dass er, der Auferstandene, hineinbringt in unser Leben. In dem Moment, wo wir ihm unser Leben öffnen, wo wir ihn aufnehmen, die dieses Leben nicht haben, sie müssen auferstehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, was das bedeuten würde für mich, wenn ich wüsste, ich muss eines Tages auferstehen ohne Jesus, ohne ewiges Leben. Das wäre schrecklich, das wäre entsetzlich. Zu wissen, ohne ihn in die Gegenwart Gottes kommen, des heiligen, ewigen, vollkommenen Gottes, und dort nicht bestehen zu können. Was für ein Vorrecht, dass wir wissen, Jesus ist auferstanden und hat dieses ewige Leben jedem als Anrecht, ja, als ein Anrecht angeboten. Nimm es. Nimm das ewige Leben an, denn ich bin der Auferstandene, der lebt. Wir gehen noch einmal in die Ostergeschichte hinein. Ich lese einfach die Fortsetzung von dem, was wir eben gehört haben. Lukas 24 ab Vers 13. Da lesen wir von zwei Jüngern Jesu. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Namen Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt und sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Ich weiß nicht, wie es uns geht, die wir wissen von der Auferstehung Jesu, wenn wir diese Geschichte hören. Das kommt einem richtig unwirklich vor. Menschen, die über die Kreuzigung Jesu erschüttert sind, entmutigt, verzweifelt, unglücklich, traurig. Anscheinend ist ihre ganze Hoffnung verloren. Es ist nichts mehr davon da. Weil sie sagen, ja, wir hatten doch gehofft, dass er das Reich für Israel wiederherstellen würde. Und jetzt nichts mehr. Jesus, wie sie meinten, im Grab. Selbst die Frauen, die berichteten, sie hätten das Grab leer gefunden, haben sie nicht erschüttert. Sie haben nur eine Verwirrung angerichtet bei ihnen. Eine totale Depression. Nichts mehr von alledem, was sie gehofft hatten. Es war doch alles so großartig gewesen mit Jesus. Und nun war er tot. So dachten sie. Wir merken, dass Jesus sie wirklich erst einmal richtig packen muss und schütteln muss. O ihr Unverständigen, sagt er zu ihnen. O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge? Wie ist doch euer Herz träge? Ja, wir wissen's. Jesus hatte seinen Jüngern es mindestens dreimal ganz klipp und klar gesagt, dass er ans Kreuz gehen und auferstehen würde. Sie hatten es also gehört. Sie wussten Bescheid. Ja, bei den Frauen wurde uns eben vorgelesen, da erinnerten sie sich an seine Worte. Man merkt also, wie das, was gerade geschehen ist, eigentlich alles weggewischt hatte, was ihnen eigentlich schon klar sein musste, dass Jesus nicht nur sterben würde, sondern dass er auferstehen würde. Er hat es ihnen gesagt. Es war wie weggeblasen. Das, was sie gesehen hatten, was sie erfahren hatten, was sie mit Erschütterung festgestellt hatten, dass er gekreuzigt wurde, das hat sie so stark beeindruckt, dass sie alles vergessen hatten, was er ihnen gesagt hatte. Die ganze Hoffnung, alles, was er ihnen gepredigt hatte, das war alles weg. Wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Ich weiß nicht, ob wir das kennen, dass Lebenssituationen, die uns erschüttern, die uns Not machen, die uns Schmerz bereiten, die uns aus der Bahn werfen, auch so etwas bewirken können. Dass alles, was wir wissen, alles, was wir immer wieder Sonntag für Sonntag gehört haben aus Gottes Wort, über seine Macht, über seine Erlösung, die fortdauert, die jede Lebenssituation hindurch die gleiche bleibt, die sich niemals ändert, auf die wir bauen können wie auf einen Felsengrund, das ist dann in einer Lebenssituation, die uns erschüttert und die uns, ja, die wir vorher uns nicht vorstellen konnten, dass es dann wie weggeblasen ist, dass wir das, was wir sehen, viel mehr achten als das, was wir eigentlich wissen, was uns ganz klar gemacht worden ist. Wir lesen einige Male, und sie glaubten ihnen nicht. Und sie glaubten ihnen nicht. Und sie glaubten ihnen nicht. Sie glaubten ihren Augen mehr als dem, was die Zeugen der Auferstehung Jesu ihnen sagten. Sie glaubten dem, was sie zuletzt gesehen hatten, dass anscheinend alles zerstört worden war durch die Macht der Feinde Jesu. Sie glaubten dem mehr. Sie glaubten letztlich, ja, das, was der Satan im Leben von, ja, oder durch die in der Situation, wo, wo sie alle schrien, kreuzige ihn, in die Herzen der Menschen hineingegeben hatte, glaubten ihm mehr als dem, was Gott über Jahre durch das Leben Jesu in sie hineingelegt hatten. Kennen wir das? dass Notsituationen in unserem Leben alles wegwischen können, was wir wissen, was wir gehört, was wir gelernt, was uns gesagt worden war. Und wir glauben es nicht. Wir glauben es nicht. Die Auferstehung Jesu macht damit ein Ende. Nachdem Jesus ihnen erschienen war, nachdem er ihren Unglauben, wie es da heißt, gescholten hat, ja, sie zurechtgewiesen hat, so wie hier diese beiden Jünger auch, oh ihr Unverständigen, ja, lasst euch doch durch die Tatsachen zurechtbringen. Dann war das, diese ganze Not, dieses ganze Unverständnis, wie weggeblasen. Die Tatsache der Auferstehung Jesu hat alles, was vorher an Unglauben und Unsicherheit da war, hinweggenommen. Und das, denke ich, dürfen wir für unser Leben mitnehmen, dass wir wissen, weil Jesus auferstanden ist, ist alles, alles, was ich weiß, wie ein fester Felsengrund, auf dem mein Leben steht und der nicht wankt und der auch in den schwersten Situationen mich auf Jesus hoffen lässt, mit ihm rechnen lässt, mir die Zuversicht gibt, Jesus als der Sieger wird mich dahin durchtragen, wird das überwinden, denn er lebt, er ist auferweckt worden. Wir sehen hier an diesen Jüngern noch ein Problem. Sie hatten etwas ganz anderes erwartet als das, was geschehen war. Hier steht: Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Wir hofften, er sei der, der Israel erlösen sollte. Was heißt das? Ja, sie haben ihre Bibel gelesen, das Alte Testament, oder die Verkündigung darüber gehört. Das steht in den Propheten. Gott lässt seine Propheten verkündigen, dass der Messias kommen und ein herrliches Reich des Friedens und des Glücks und der wunderbaren Gemeinschaft mit Gott aufrichten wird. Und das steht immer wieder in den Propheten geschrieben. Und das haben sie erwartet. Als Jesus kam, vielleicht am allerdeutlichsten, als er vor einer Woche so in Jerusalem einzog und sie alle Hosianna schrien, da dachten sie, jetzt kommt es. Jetzt kommt das Reich des Messias. Jetzt wird alles wieder hergestellt für Israel. Alles, was Gott einmal seinem Volk verheißen hatte und was, ja, das müssen wir realistischerweise anerkennen, durch die Sünden des Volkes, durch ihre Gottlosigkeit, durch ihren Götzendienst, durch ihre Abwendung von Gott zerstört worden war. Das, ja, würde jetzt der Messias wieder aufrichten. Das war ihre Hoffnung. Und sie dachten, das war ihre Vorstellung, das wird einfach so kommen. Er kommt und macht alles wieder gut. Und haben dabei eins übersehen. Das Problem, dass es ihnen so schlecht ging. Sie lebten ja hier unter einer Fremdherrschaft, einer gewissen Unterdrückung durch die römischen Besatzer. Das Problem war ja nicht das, was jetzt im Augenblick ihnen zu schaffen machte, sondern das eigentliche Problem, was Gott ja vorher ganz klar gesagt hatte, wenn ihr meinen Worten nicht gehorcht, wenn ihr euch abwendet, wenn ihr euch andere Götter sucht, dann werde ich ja Not über euch bringen. Das Problem war ja nicht die Not. Das Problem war das, was dahinter steht, nämlich die Sünde des Volkes, die Gottlosigkeit, das Gehen auf dem eigenen menschlichen Weg, der Ungehorsam Gott gegenüber. Wie sollte denn ein Reich des Messias, eine wunderschöne, vollkommene Welt wieder in Israel entstehen, wenn nicht vorher das Problem ihrer Gottlosigkeit, ihrer Sünde, ihrer Eigenmächtigkeit beseitigt worden wäre. Das musste erst geschehen. Und das haben die Propheten Gottes auch vorausgesagt. Sie haben darauf hingewiesen, dass das Volk Buße tun müsse, umkehren müsste. Sie haben darauf hingewiesen, dass erst der Messias, Jesus Christus, leiden müsste, um das Volk zu versöhnen mit Gott. Erst die Versöhnung, erst die Zurechtbringung, erst ja, das, was diese Jünger ja erlebt hatten, dass er am Kreuz hing, erst das Opfer Jesu Christi als das Lamm Gottes und dann eine neue Herrlichkeit. Ja, das ist das Problem der Menschen. Das ist, wie er sagt, ihr Unverständigen. Ihr habt euch das herausgesucht, was ja der Mensch gerne hat. Gott macht alles wieder gut. Darauf habt ihr euch konzentriert. Das habt ihr erwartet. Und habt das wahre Problem dahinter, Versöhnung mit Gott, Reinigung des Lebens, nicht gesehen als notwendig. Und das ist der Punkt. Der Unverstand der Menschen, die gerne alles gut haben möchten. Wir leben in einer Zeit, wo es uns außerordentlich gut geht. Und genau in dieser Zeit kommen Botschaften auf, die ja Menschen sehr gut gefallen, die ihnen ja entsprechend der Lebensumstände, in denen wir leben, genau in diese Zeit hineinpassen. Gott ist ein Gott, der alles tun kann, also wird er alles für seine Kinder tun. Und in dieses alles, da legen sie hinein, was ihnen gefällt. Er wird dir Gesundheit geben, er wird dir Wohlstand geben, er wird deine Probleme beseitigen. Und es ist gar keine Frage, dass Gott das kann. Aber dieses Wohlstandsevangelium, das passt nicht zusammen mit dem Wort Gottes. Da geht es auch um Handeln Gottes, das, ja, das anders ist, das dazugehört. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, dann zeigt das etwas, worum es eigentlich geht in der Nachfolge Jesu auf dieser Welt. Nicht darum, dass es uns immer gut geht, sondern darum, dass wir den Weg Jesu mitgehen. Und wenn er sagt, das ist ein Weg des Kreuzes, dann sagt er das, dass wir Menschen, die wir von Natur aus sündig sind, das Kreuz brauchen. Also das heißt, einen Tod, nicht ein Leiden, sondern einen Tod, um auf dem Weg Gottes zu gehen. Und dieser Tod ist der Tod des alten Menschen, meiner sündigen Natur. Das steht für ihn im Vordergrund. Nicht, dass es uns gut geht. Nicht, dass es alles für uns glatt läuft auf dieser Welt. Sondern, dass wir in Jesus Christus erneuert werden. Dass der alte Mensch sein natürliches Leben aufgibt. Und das ist das Wunderbare. Das ist im Kreuz Jesu geschehen. Das ist nicht etwas, was ich bewirken muss, sondern was er für mich geschaffen hat. Aber ich muss ein Ja dazu finden. Das ist ja ein Aufwachen nach einer falschen Vorstellung. Wann immer Gott in meinem Leben handelt, so handelt, dass ich merke, jetzt geht es darum, dass ich bereit bin, auch das anzunehmen, was mir nicht gefällt, und meinen alten, natürlichen Menschen in den Tod zu geben, vielleicht Zeiten der Krankheit, vielleicht Zeiten, wo ich Feindschaft erfahre, vielleicht Zeiten, wo meine Wünsche und Vorstellungen von meinem Leben nicht mehr erfüllt werden, ein Ja dazu zu sagen und zu sagen, Das ist der Weg Gottes. Ich bin bereit, den mitzugehen. Er sagt hier, ihr seid träge, dem zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Und auch das, glaube ich, das ist ein ganz großes Problem, dass wir das Wort Gottes in bestimmten Situationen überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Wenn unsere Vorstellung, die wir haben von unserem Leben, nicht erfüllt werden, dann vergessen wir leicht, was er gesagt hat in seinem Wort. Und das sind, so sehe ich es, kostbare Wahrheiten. Diese Wahrheit, dass nicht nur Jesus auferstanden ist, sondern dass ich mit ihm mit auferweckt wurde. Lese uns das aus Epheser Kapitel 2. Dort sagt er, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Er sagt dort etwas, was wir eigentlich mit unserem Verstand so gar nicht begreifen können. Er nennt es dann im nächsten Kapitel auch das Geheimnis des Christus, das er mir offenbart hat. Er sagt, wir sind mit dem Christus lebendig gemacht. Also weil er lebendig gemacht wurde in der Auferstehung, sind wir mit lebendig gemacht. Wir sind, wenn wir ein neuer Mensch sind, ist jemand in Christus, ist da eine neue Schöpfung. Wenn wir zu dieser neuen Schöpfung gemacht wurden, in Christus, dann ist auch das, was mit ihm geschehen ist, mit uns geschehen. Ist er auferweckt, so sind wir auch auferweckt. Und diese Auferweckung ist der Grund dafür, dass wir nicht mehr leben müssen, wie wir vorher gelebt haben, bevor wir Christus in unser Leben aufgenommen haben. Er hat uns mit sich selbst eins gemacht. Und das heißt, so wie er gesiegt hat, können auch wir siegen. So wie er ein göttliches, vollkommenes Leben in der Auferweckung bekommen hat, so haben auch wir ein vollkommenes göttliches Leben geschenkt bekommen. Der sagt das ein Kapitel davor, da sagt er, er erleuchte die Augen eures Herzens in Epheser 1. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Das heißt, das verstehen wir nicht mit unserem Verstand, sondern dazu brauchen wir göttliche Erleuchtung für unser Herz, für unser Innerstes. Dazu muss er uns berühren und uns zeigen, wie es denn wirklich ist. Nämlich, dass ihr erkennt, was da sei die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was wir sicherlich gerne hätten alle. Ja, Kraft und Stärke Gottes für unser Leben, die überwindet. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Die Auferweckung Jesu Christi hat die Macht Gottes gezeigt, die siegt über alle feindlichen Mächte, über alle Macht des Satans. Und er sagt, er erleuchtet die Augen eures Herzens, dass ihr seht, das ist eure Macht. Ja, dieser Ausdruck, überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben. Das ist ja das, was irgendwie uns ja elektrisieren muss. Wir, die wir glauben, haben diese Kraft, wenn wir glauben. Wenn wir ihm glauben, dass seine Auferweckung auch unsere ist, die wir ein neues Leben haben, sein Auferstehungsleben. Also was Jesus den Jüngern da auf dem Weg nach Emmaus sagt, ihr glaubt nicht dem Wort. Das ist eine Herausforderung für uns. Glauben wir dem Wort, dass wir mit Jesus auferweckt worden sind, dass wir an seiner Kraft teilhaben, dass wir durch einfachen Glauben wissen dürfen, seine Auferweckung gibt mir jetzt, weil ich mit ihm eins bin, weil er in mir lebt und ich in ihm, weil wir weil er mich mit hineingenommen hat in seine Auferweckung, gibt mir die Kraft, die ich brauche, mit Jesus, durch Jesus, eins mit ihm, auch in Anfechtungen, in Nöten, in Kämpfen, in Herausforderungen meines Lebens zu überwinden. Das ist die Auferweckungskraft, die an Ostern durch unseren Herrn uns geschenkt wurde. Amen.